NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den vierten von 32 Abschnitten. Moritz' 1785 erschienener autobiografischer Roman Anton Reiser ist mehr als die Kindheitsbeschreibung eines mittlerweile zu Ansehen gelangten Pädagogen und Kunsttheoretikers. Es geht dem Autor um die Entdeckung der Kindheit im Lichte psychologischer Erkenntnis. In diesem Sinn schreibt Moritz über die Erinnerungen, vor allem aber über die Empfindungen, die Anton Reiser, sein alter Ego im Roman, zu durchleiden hatte. Nun freilich aufgedeckt, analysiert und zur Literatur gemacht mit dem Abstand psychologisch-pädagogisch angereicherter Lebenserfahrung. Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis heißt eine Studie von Lothar Müller über Moritz und seinen Roman. Der Autor, der seinen Gegenstand im Zusammenhang mit den Krankheiten des zwar aufgeklärten, aber durchaus zerrissenen 18. Jahrhunderts betrachtet, macht deutlich, dass Moritz seine erinnerte Krankengeschichte vom analysierenden Ich trennt, um den Roman zum Produktionsort der psychologischen Erkenntnis zu machen. Mit anderen Worten, Moritz ist Arzt und Patient zugleich. Lothar Müller schreibt: Zwar gehört der Anton Reiser zu den Pionieren der literarischen Entdeckung der Kindheit, schreibt aber an ihrer Mythologie aus der Perspektive des Entmythologisierens. Zwischen dem Reich der Kindheit Anton Reisers und ihrem Bild im Roman liegt als Grenze die Prosa der Erkenntnis. Moritz hat uns Anton Reisers früheste Erinnerungen mitgeteilt. Zum Beispiel die bis in sein achtes Lebensjahr dauernde, immer wiederkehrende Angst in der Adventszeit, weil er den Ruprecht für einen Geist oder ein übermenschliches Wesen hält. Moritz erzählt von Reisers Träumen, die die Grenze zur Wirklichkeit verwischen, so dass der Tagträumer manches Mal glaubt, die Menschen seiner Umgebung seien Geschöpfe seiner Einbildungskraft. Mit 12 Jahren beginnt für den mit seiner Familie in Hannover lebenden Anton etwas Neues. Er erhält Stunden bei einem Schreibmeister und darf die private Lateinstunde der Stadtschule besuchen. Dazu kommen regelmäßige Besuche bei dem alten Tischer, einem Theologen mit einer großen Bibliothek mystischer Bücher. Reisers glückliche Zeit als guter Lateinschüler ist aber nicht von Dauer. Sein Vater nimmt ihn aus der Schule und aus dem verzweifelten Anton wird ein böser Bube, über den es heißt, er ward ein Heuchler gegen Gott, gegen andere und gegen sich selbst. Hören Sie wieder Peter Lieck. Anton glaubte, wenn man einmal fromm und gottselig leben wolle, so müsse man es auch beständig. Und in jedem Augenblicke und in allen seinen Mienen und Bewegungen, ja sogar in seinen Gedanken sein. Auch müsse man keinen Augenblick lang vergessen, dass man fromm sein wolle. Nun vergaß er es aber natürlicherweise sehr oft. Seine Miene blieb nicht ernsthaft, sein Gang nicht ehrbar und seine Gedanken schweiften in irdischen, weltlichen Dingen aus. Nun glaubte er, sei alles vorbei. Er habe noch so viel wie nichts getan und müsse wieder von vorn anfangen. So ging es oft verschiedene Male in einer Stunde. Und dies war für Anton ein höchst peinlicher und ängstlicher Zustand. Er überließ sich wieder, aber beständig mit Angst und klopfendem Herzen, seinen vorigen Zerstreuungen. Dann fing er das Werk seiner Bekehrung einmal von vorn wieder an. Und so schwankte er beständig hin und her und fand nirgends Ruhe und Zufriedenheit, indem er sich vergeblich die unschuldigsten Freuden seiner Jugend verbitterte und es doch in dem anderen nie weit brachte. Dies beständige Hin- und Herschwanken ist zugleich ein Bild von dem ganzen Lebenslaufe seines Vaters, dem es im 50. Jahre seines Lebens noch nicht besser ging und der doch immer noch das Rechte zu finden hoffte, wonach er so lange vergeblich gestrebt hatte. Mit Anton war es anfänglich ziemlich gut gegangen. Allein seitdem er kein Latein mehr lernen sollte, litte seine Frömmigkeit einen großen Stoß. Sie war nichts als ein ängstliches, gezwungenes Wesen, und es wollte nie recht mit ihm fort. Er las darauf irgendwo, wie unnütz und schädlich das Selbstbessern sei,